Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Beginnt so vielversprechend, wie 86 aufgehört hat. Der Gegner hatte mehr als 12.000 Soldaten und größere Mengen an militärischem Material verloren. Bislang seien 14 irakische Kampfflugzeuge abgeschossen, über 6.000 Soldaten getötet und 500 festgenommen worden. In Berlin besteht weiterhin die Warnstufe des Smog-Alarms. Jeden Morgen perfekt frisiert, die schnellsten Frisuren zum Selbermachen. Die erste Stufe des Smog-Alarms ausgelöst. Sie ist geboren. Die neue Kraft. Radio Bagdad teilte mit, die Rakete sei in einem Wohngebiet explodiert. Dabei habe es Tote und Verletzte gegeben. Eine Diät, bei der sie schwimmen und gleichzeitig abnehmen können. Täglich sterben in den Entwicklungsländern 30.000 Menschen an 30.000 Menschen an 30.000 Menschen an. Richtig. Zur Artillerie, meine Damen und Herren, gehört diese Raketenwerferbatterie. 30.000 Menschen an 30.000 Menschen an 30.000 Menschen an. 36 Raketen kann der Werfer laden und die kann er dann 2 Schuss pro Sekunde abfeuern. Sie ist geboren. Die neue Kraft. Radioaktivität sei nicht ausgetreten. Für eine Bewegung, die aus der Ökologie- und Naturschutzbewegung kommt, ist sogar bemerkenswert wenig von Natur oder Ökosystemen die Rede. Man verfällt auf die am eigenen Ich ausgerichtete Unmittelbarkeit und hantiert mit lauen Wohlfühlbegriffen wie Gerechtigkeit ohne inhaltliche Reflexion. So spielen nicht nur Überlegungen etwa zum Verhältnis zur Natur überhaupt keine Rolle, auch geht es in ihr nicht um die Frage nach der Art und Weise der Zukunft oder gar eines guten Lebens. Vielmehr reduziert sich die gegenwärtige Klimaschutzbewegung geradezu darauf, die Zukunft überhaupt retten zu wollen, wahlweise auch das Klima, den Planeten oder die Welt. Das, was ihr hier gehört habt, das war ein Auszug aus der letzten Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Ich hatte in dieser Ausgabe eine Broschüre aus dem Leipziger linksradikalen Umfeld vorgestellt. Mein Freund der Untergang, Elemente und Ursprünge des apokalyptischen Bewusstseins der Klimabewegung. Eine Broschüre, eine kleine Textesammlung, die sich der Kritik der Klimabewegung widmet. Als diese Sendung über den Äther gegangen ist, ist was passiert, was sonst sehr selten passiert. Es gab eine Rückmeldung in Form von Kritik. Meine Reaktion war erstmal spontan, auch wo ich das Heft schon gesehen habe und wie der Titel ist und so weiter, dass ich da irgendwie gleich so erschrocken darüber war oder entsetzt. Weil das ist halt so diese typische Redeweise, die ich auch aus anderen Zusammenhängen kenne, wo die ganze ökologische Bewegung quasi pauschal bezeichnet wird, als die würden irgendwie sich den Untergang herbei wünschen und sie würden quasi mehr oder weniger einem Wahn unterliegen. Und dann wird sozusagen, das ist ja auch in dem Untertitel dann, da wird versucht, dann die Elemente und Ursprünge dieses Wahns irgendwie herauszufinden und zu kritisieren und so. Aber was ich halt daran völlig problematisch finde, ist, dass halt dieses eigentliche Problem gar nicht ernst genommen wird, dass die ökologischen Bedingungen tatsächlich in einer ganz schwierigen Situation schon seit vielen Jahren sind und dass das immer schwieriger auch wird, immer katastrophaler auch und dass das jetzt schon stattfindet und dass das ein riesiges Problem ist und sozusagen diese Argumentation geht da irgendwie völlig darüber hinweg, indem sie nur einzelne Momente der ökologischen Bewegung kritisiert, aber dieses eigentliche Problem völlig beiseite lässt. Also das ist in dieser Broschüre auch so ganz seltsam, weil da ja ein Artikel drin ist von diesem Jasper Burns, der den Green New Deal, dieses Konzept kritisiert und der spricht da halt auch tatsächlich diese Probleme an und der redet auch davon, dass das auf gar keinen Fall so weitergehen kann, weder mit diesem System, wie es jetzt existiert, also was der Kapitalismus jetzt macht, noch mit diesem Green New Deal, was sozusagen ein ökologischer Kapitalismus wäre. Also dass es beides nicht funktioniert und dass es ganz anders funktionieren müsste, dass man sich in einer ganz anderen Weise nochmal damit auseinandersetzen müsste und da irgendwelche Wege finden müsste. Und von all dem findet sich aber ansonsten in dieser Broschüre, in diesen Texten gar nichts. Also das ist halt so ein Verhältnis, wo das völlig auseinandergeht, diese beiden Dinge, und scheinbar gar nichts miteinander zu tun haben. Kritik angenommen oder besser, Kritik fortgeführt und verbunden mit dem Vorhaben, die Auseinandersetzung hörbar zu machen. Die letzte Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge hat sich einer Kritik der Klimabewegung gewidmet. Die aktuelle Ausgabe soll sich dem Gegenstand selbst widmen, der Frage, was ist das, die ökologische Krise, und was sagt diese Krise aus über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, wie gestaltet der Kapitalismus dieses Verhältnis und welche Folgen erwachsen daraus. Zu hören war hier Julian Kuppe. Er lebt in Halle und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Fragen der Ökologie, bezieht sich dabei auf Marx und auf die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer. Zu hören sein wird in dieser Sendung außerdem Wilhelm Dagel, Student der Landwirtschaft, engagiert bei Fridays for Future Halle und ebenfalls bemüht um eine radikale Gesellschaftskritik. Zusammen mit diesen beiden wird es in der kommenden Stunde um eine kritische Theorie der ökologischen Krise gehen. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Es geht hier um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Vorausgesetzt ist, durch die Industrialisierung und Vernutzung fossiler Brennstoffe ist dieses Verhältnis in eine Krise geraten. Von der ökologischen Krise ist hier die Rede. Dabei stoßen wir auf ein komplexes Verhältnis. Sonnenstrahlen stoßen auf die Erde, Energie wird innerhalb der Erdatmosphäre umgewandelt. Natürliche und menschliche Faktoren haben Einfluss auf diese Vorgänge. Es soll hier zunächst versucht werden zu klären, worin die ökologische Krise besteht. Ich würde sagen, die ist Ausdruck eines dem zugrunde liegenden Phänomens, was so in einer ideologischen Sprache versucht wird, unter dem Begriff des Anthropozäns zu fassen, was einfach heißt, dass die Einflüsse der Menschheit, jetzt mal so allgemein gesprochen, auf die Ökosysteme und auf die Kreisläufe und auf die Stoffwechselprozesse der Natur so groß sind, dass da eigentlich eine Verschränkung und ein Zusammenwirken stattfindet. Also zum Beispiel in Bezug auf die Dürre, da ist es so, dass der Klimawandel inzwischen solche Ausmaße hat, der dazu führt, dass sich die Nordkappen, weil dort die Eisflächen schmelzen, das hängt dann mit dem Albedo-Effekt zusammen, aber so tief brauchen wir nicht einsteigen. Auf jeden Fall erwärmt es sich dort schneller als am Äquator und das führt dazu, dass die Geschwindigkeiten, mit denen so die Luftzirkulation stattfindet, abnehmen und es zu sogenannten Rossby-Wellenereignissen kommt, die dazu führen, dass der Jetstream, der um den Globus kreist, so Beulen bekommt und sich dann einzelne Hochdruckgebiete festsetzen können. Und das ist eine Entwicklung, die zum Beispiel entstanden ist durch den menschenverursachten Klimawandel oder, wie wir in der Umweltbewegung sagen, durch die Klimakrise. und was eben zeigt, dass so Naturkatastrophen gar nicht mehr existieren, sondern dass Naturkatastrophen auch immer einen menschlichen Einflussfaktor haben. Da gibt es inzwischen auch eine neue Wissenschaft, die sogenannte Abgrenzungswissenschaft, die versucht mit Computermodellen das dann auch noch genau zu berechnen. Und das, würde ich sagen, ist so das Neue, was in Anführungszeichen unsere Epoche kennzeichnet und von dem der Klimawandel nur eine Umweltkrise ist, wir es aber mit ganz vielen multiplen Umweltkrisen zu tun haben. Die zweite größere ist zum Beispiel das Artensterben, wo zum Beispiel Flächenversiegelung oder Landnutzung noch eine große Rolle spielt, die aber zum Beispiel auch gekoppelt ist mit dem Klimawandel. Und das ist quasi das Neue, würde ich sagen, an der Situation, dass man diese Auswirkungen jetzt auch im alltäglichen Leben spürt. Und ich möchte eine Einschränkung machen, auch im alltäglichen Leben in der nördlichen Hemisphäre und nicht nur in dem, im sogenannten globalen Süden, wo man das auch schon vorher gespürt hat. Es ist ja einfach so, dass das Kohlendioxid, was in der Atmosphäre ist, das lässt halt die Sonnenstrahlen durch, aber das lässt halt einen Teil der Wärme nicht wieder zurück und dadurch erwärmt sich halt die Erdatmosphäre. Und das ist auch notwendig, sozusagen, weil sonst wäre die Erde viel zu kalt, um hier überhaupt zu leben. Aber es ist halt so, dass im Laufe der letzten 150 Jahre oder so der Mensch diesen Anteil des Kohlendioxids oder die menschlichen Aktivitäten, die vor allen Dingen seit der Industrialisierung stattgefunden haben, halt diesen Anteil des Kohlendioxids erhöht haben von, ich glaube, vorindustriell waren es ungefähr 280 Parts per Million, so wird das gemessen. Und jetzt sind es schon über 400. Und das ist halt so viel, also hoch ist der Anteil, wie der in dieser gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht gewesen ist. Und das ist jetzt halt die Frage, was dieser hohe Anteil macht. Und da gibt es halt ganz viele Forschungen schon seit Jahrzehnten dazu. Und Modellrechnungen und so weiter. Und das Wahrscheinlichste ist eben, dass dadurch die Temperatur auf der Erde sich erhöhen wird. Und sie hat sich auch schon um 1 Grad erhöht seit dem vorindustriellen Niveau. Und die Wissenschaft oder Teile der Wissenschaft, die ja da ziemlich übereinstimmen. Also es gibt ja da immer diese Berichte des Weltklimarats, wo ganz viele Studien und so weiter einfließen, was so eine Zusammenfassung ist, die natürlich auch politisch noch bestimmt wird. Aber es besteht da schon eine sehr große Einigkeit, dass diese Erwärmung stattgefunden hat, dass die noch weiter stattfinden wird und dass das halt auch noch Auswirkungen auf verschiedenste andere ökologische Bedingungen hat, weil es die Erde halt jetzt so aus Sicht der Naturwissenschaft betrachtet ein großes globales System ist mit verschiedenen Anteilen, die alle miteinander in Wechselwirkung stehen. So. Und das ist natürlich ziemlich schwierig, das herauszufinden, was dann passieren könnte, welche Auswirkungen das haben könnte. Aber also die ökologischen Wissenschaften, die machen da auch ständig weitere Fortschritte. So. Und zur gleichen Zeit werden aber die Vorhersagen, die getroffen wurden, eigentlich immer wieder von den tatsächlichen Bedingungen übertroffen. Also ist die Erwärmung und die Folgen, die sich zeigen, die treten eigentlich viel schneller ein, als es überhaupt vorhergesagt wurde in vielen Modellen. Also ich würde sagen, da gibt es erstmal eine Kritik an dem Begriff des Anthropozäns von dem inzwischen leider verstorbenen Elmar Altvater, der erstmal festgestellt hat, man sollte nicht von Anthropozän reden, sondern vom Kapitalozän, also quasi vom Zeitalter des Kapitals. Und da scheint es mir ganz wichtig, in eine Kapitalismuskritik zu gehen, die sich dadurch auszeichnet, dass es im Kapitalismus ja darum geht, abstrakte Werte zu akkumulieren, also eine Geldvermehrung stattfinden zu lassen, eine Akkumulation des Kapitals. Also man investiert Geld, kauft dann Waren, um dann mehr Geld zu erhalten. Und in dieser Rechnung kommen Leistungen, die uns die Natur zur Verfügung stellt, nicht vor, also eine saubere Luft, eine saubere Umwelt. Das kommt als Kostenkalkulation nicht vor, weil es keinen abstrakten Wert hat und von jedem einfach angeeignet werden kann. Und in dem Sinne könnte man dann sagen, wird halt die Atmosphäre zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel als Müllkippe missbraucht für die Emission um das jetzt mal polemisch zuzuspitzen. Dieses globale ökologische System, das setzt sich halt aus verschiedenen Teilen zusammen, verschiedene Teilsysteme. Wenn da von Ökosystem gesprochen wird, das hat auch mal jemand kritisieren wollen. Es ist halt eine Abstraktion, aber anders kann man halt nicht arbeiten. Anders kann die ökologische Wissenschaft auch nicht arbeiten. Und sie unterscheidet da halt bestimmte Teilbereiche, die aber in der Realität alle miteinander in Wechselwirkung stehen. Aber um das überhaupt irgendwie zu analysieren und zu erforschen, muss man natürlich sich bestimmte Systeme da irgendwie rausgreifen. Und da gibt es halt das klimatische System oder die Ozeane, das Wassersystem sozusagen. Dann gibt es aber auch den Boden und es gibt überhaupt die Landnutzung auf der Erdoberfläche. Und es gibt da so ein Konzept, das auch da im Zusammenhang mit dieser Erdsystemforschung entwickelt wurde. Das ist dieses Konzept der planetaren Grenzen. Und da werden eben so verschiedene Bereiche unterschieden, was halt zum Beispiel der Klimawandel ist oder die Versauerung der Ozeane, der stratosphärische Ozonabbau, also das ist das, was das Ozonloch verursacht hat, dann die atmosphärische Aerosolbelastung, das ist also Luftverschmutzung durch verschiedenste Partikel. Dann gibt es noch den Bereich der biogeochemischen Kreisläufe, das betrifft vor allen Dingen in diesem Konzept den Stickstoff- und den Phosphorkreislauf, die vor allen Dingen als Dünger für die Landwirtschaft verwendet werden. Dann Süßwasserverbrauch, das ist auch ein Teil des Wassersystems, halt, der sehr wichtig ist für menschliche Entwicklung und menschliches Leben. Und die Landnutzungsänderung, die ich schon erwähnt habe. Dann gibt es auch ein wichtiger Bereich, die Biodiversität, wo es auch so eine katastrophale Entwicklung eigentlich gibt. Das ist das, worauf sich auch unter anderem in einer teilweise problematischen Weise diese Extinction Rebellion Bewegung bezieht. Das ist halt jetzt so eine große Rate an Aussterben von Lebewesen, von Pflanzen und Tieren gibt, die es seit Billionen von Jahren nicht gegeben hat. Und ja, dadurch verändern sich halt die Ökosysteme auch in einer sehr rapiden Weise. Und dann gibt es auch noch das Wort Einbringung neuartiger Substanzen genannt. Das ist halt alles das, was Menschen jetzt künstlich an irgendwelchen neuen chemischen Verbindungen und Materialien herstellen, also das ist zum Beispiel Plastik und Metall und so weiter, und was dann überall in der Umwelt landet und ja, weil kein Recycling in einer angemessenen Form betrieben wird, sammelt sich das halt überall und macht auch überall irgendwelche Auswirkungen, die halt für verschiedenste Lebensformen schädlich sind. Ja, und Bodendegradation, das ist jetzt nicht in diesem Konzept explizit enthalten, aber ich würde das auch noch als sehr wichtiges Phänomen mit nennen. Also das ist unter anderem auch so ein Phänomen, wo sich Marx schon damit beschäftigt hat, aber was natürlich in der Zwischenzeit noch viel weitere Auswirkungen gehabt hat. Also es ist halt wie bei allen Sachen auch, also beim Boden wird halt auch quasi so ein Raubbau betrieben. Also es wird keine nachhaltige Wirtschaft betrieben, die irgendwie darauf achtet, dass diese natürlichen Bedingungen, die da sind, irgendwie erhalten werden, sondern sie werden einfach quasi rücksichtslos ausgebeutet und werden natürlich dadurch immer in ihrer Qualität vermindert. Und das hat halt auch schon jetzt Auswirkungen, dass dadurch in einigen Gebieten der Anbau sich verschlechtert und dadurch auch Nahrungsmittelknappheit in manchen Gebieten herrscht oder Hunger und Menschen auch daran sterben. Auf der anderen Seite wird es natürlich versucht auszugleichen und zu erhalten durch diese künstlichen Dünger, durch Phosphor und Stickstoff, was dann aber auch wieder auf der anderen Seite ökologische Probleme macht, weil das nämlich nicht dort bleibt im Boden, sondern ausgespült wird und dann in die Gewässer und in die Ozeane letzten Endes gelangt. Und das hat aber auch gleich wieder eine Verbindung zu der Industrie, also zur Industrialisierung, zu dieser ganzen kapitalistischen Produktion. Also es gibt eine unheimliche Industrialisierung in der Landwirtschaft, wo genau dieses Modell halt, das nicht nachhaltig ist, das nicht auf die Regeneration dieser natürlichen Bedingungen achtet, wo das halt immer weiter auf der ganzen Welt vorangetrieben wird. Die hier beschriebene Entwicklung ist das, was immer wieder als ökologische Krise beschrieben wird. Erderwärmung oder Klimawandel sind demgegenüber Begriffe, die leicht irreführend sind. Das Klima verändert sich immer wieder, seitdem die Erde besteht. Die Entwicklung der letzten 100 Jahre könnte demgegenüber aber noch zugespitzter als ökologische Katastrophe bezeichnet werden. Denn was zu befürchten ist, ist, dass die klimatischen Veränderungen einen Tipping Point, einen Kipppunkt erreichen können. Also diese Tipping Points bestehen darin, dass wenn die Erwärmung einen gewissen Punkt erreicht hat, sie automatisch weitergeht. Also so jetzt einmal in den Alltagsverstand gedacht, wenn man zum Beispiel Popcorn macht und das Popcorn ist einmal gepoppt, dann kriegt man es nicht mehr zurück in den Maiskolben. Also in diese Maiskornform. Und in Bezug auf den Klimawandel gibt es verschiedene Kipppunkte. Zum Beispiel den grönländischen Eisschild, dass wenn der schmilzt, dann kommt es zu einer Verstärkung der Erwärmung, weil eben das Eis durch den Albedo-Effekt das Licht direkt wieder zurückstrahlt ins Weltall. Und der Klimawandel ja darum basiert, dass wenn die Strahlung auf die Erde trifft, die umgewandelt wird in Wärmestrahlung und diese Wärmestrahlung eben die Treibhausgase zum Schwingen bringt. Das passiert beim Albedo-Effekt nicht. Aber wenn das Eis einmal geschmolzen ist, dann nimmt das Meerwasser diese Energie viel besser auf und spiegelt es eben auch dann als Wärmestrahlung wieder zurück. Und wenn quasi die Eisschilde einmal geschmolzen sind, dann verstärkt es quasi den Treibhauseffekt. Dasselbe ist zum Beispiel beim Regenwald oder bei den borealen Wäldern der Fall. Und dann gibt es noch verschiedene Kipppunkte, wie zum Beispiel die Methanhydrate oder die Kohlenstoffpumpe in den Weltmeeren. Ich finde halt beim Regenwald auch noch ganz interessant, dass da auch noch der Aspekt der Landnutzung hinzukommt. Das heißt, der Regenwald ist ja ein Ökosystem, das davon erlebt, dass quasi der Regen, dass quasi permanent Verdunstungsprozesse stattfinden und es dann wieder regnet. Und wenn eben in die eingegriffen wird durch den Klimawandel und mehr Verdunstung stattfindet oder Bäume abgeholzt werden, und dadurch mehr Verdunstung stattfindet, dass das dann dazu führen kann, dass der Regenwald kippt, also quasi sich nicht mehr als Ökosystem erhalten kann und dann eben dazu führt, dass die Klimaerwärmung sich verstärkt, weil ja eben im Regenwald, in diesem Holz, das ist ja auch ein CO2-Speicher und wenn dieses Holz verrottet oder verbrannt ist, dann ist es eben in der Atmosphäre. Und so gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Klimawandel, Landnutzung und diesen Kipppunkten, die dann dazu führen können, dass es quasi zu einer Erwärmungsspirale kommt, die dann nicht mehr zu stoppen ist. Und daraus leitet sich auch so ein bisschen das 1,5-Grad-Ziel ab, weil man davon ausgeht, dass man viele relevante Kipppunkte, die Korallenriffe werden dann wahrscheinlich schon verloren sein, damit stoppen kann, wenn man sich an dieses 1,5-Grad-Ziel hält. Gegen die ökologische Krise hat sich insbesondere in den letzten Jahren eine wahrnehmbare Bewegung formiert. Fridays for Future, Students for Future, Parents for Future, Scientists for Future und noch mehr Personengruppen, die dafür eintreten, dass diese Erde auch in Zukunft unter menschlichen Bedingungen bewohnbar sein soll. Insbesondere sind es aber die Schülerinnen und Schüler, die jungen Menschen, die hier dauerhaft eine erstaunlich hartnäckige Präsenz auf den Straßen und Plätzen zeigen. Die Reaktionen auf diese Proteste haben etwas Merkwürdiges an sich, denn sie sind durchweg positiv. Politiker loben das Engagement der jungen Leute. Es wird eine Gemeinsamkeit in dem Vorhaben beschworen, die Klimaziele erreichen zu wollen. Greta Thunberg und Luisa Neubauer sprechen auf großen Bühnen und auf verschiedensten Foren. Kommunale Parlamente nehmen die Problemlage ernst und rufen vielerorts den Klimanotstand aus. Bei so viel Zustimmung stellt sich die Frage, hat man diesem Establishment überhaupt etwas vorzuwerfen? Ich glaube, das ist davon geschuldet, wie das kommuniziert wird. Also die Bewegung heißt ja zum Beispiel auch Fridays for Future, also Freitage für Zukunft. Und da können Politiker natürlich gut andocken und sagen, ja, wir sorgen uns auch um die Zukunft. Das ist ja eigentlich unser Job und können das so gut einsammeln. Nur gleichzeitig ist es ja so, dass es ein Spannungsverhältnis gibt, weil ja die Politik nicht genügend tut, um dies zu erfüllen. Also es wurde jetzt zum Beispiel ein Kohleausstiegsgesetz beschlossen, wo dann die öffentliche Kampagne von Fridays for Future zu war, dass die das als Kohleeinstiegsgesetz getitelt haben, weil jetzt zum Beispiel auch mit Datteln 4 noch ein neues Kohlekraftwerk an den Start gegangen ist. Und ich denke, das ist so eine Frage der Kommunikation. Also wenn so auf den For-Future-Narrativ beharrt wird, das kann die Politik sehr gut einfahren und sagen, wir machen uns doch Sorgen um die Zukunft oder in so eine abwägende Position gehen, die das dann eigentlich leugnet und sagt, ja, man muss so einen Ausgleich finden zwischen Ökologie und Ökonomie und damit das so einfangen, ohne auch wirklich zur Kenntnis zu nehmen, wie groß eigentlich die ökologischen Schäden sind und dass das so einfach nicht zu haben ist. Und ich glaube, wir als Bewegung sollten eher stärker auf den Klimagerechtigkeit-Narrativ gehen. Einerseits, weil das dann noch eine ethische Fundierung von diesem Klimawandel-Aspekt ist und andererseits, weil man dann auch klar Akteure benennen kann, wer irgendwie wie für die Verschmutzung zuständig ist. Und da man dann auch noch weitergehende soziale Forderungen stellen kann. Dieses Problem, das ist gar nicht neu, sondern ich beobachte das eigentlich schon seit den 90ern oder so, also seit ungefähr vielleicht schon fast 30 Jahren oder so, dass die Politik immer quasi behauptet, sie würde sich um diese ökologischen Probleme kümmern und da irgendwas tun. Und da finden auch Sachen statt. Also es finden Konferenzen statt, es werden Konzepte geschrieben, es findet wissenschaftliche Forschung statt, wo noch und nöcher irgendwelches Material produziert wird, aber letzten Endes ändert sich an diesem Grundmodell überhaupt gar nicht. Also es wird im Grunde genommen einfach so weitergemacht. Jetzt ist es aber mittlerweile ein bisschen verändert, weil nun mittlerweile wirklich auch schon Auswirkungen zum Beispiel des Klimawandels deutlich werden, dass es halt zum Beispiel mehr Dürren gibt oder stärkere Sturm- und Niederschlagsereignisse, also dass das Klima irgendwie extremer wird. Und ich glaube, dadurch sieht sich die Politik in verschiedenen Bereichen auch gezwungen, irgendwie zu versuchen, noch mehr in diesem Bereich zu unternehmen, um überhaupt die Bedingungen für ein Weiterfunktionieren des kapitalistischen Systems sicherzustellen quasi. Aber was da mit diesen ökologischen Bewegungen passiert, zum Beispiel auch mit Fridays for Future oder so, das ist ja eine ganz paradoxe Sache. Also einerseits gibt es vielleicht so eine Bestätigung oder dass das ja wichtig ist und so weiter. Aber andererseits wird das, was Fridays for Future zum Beispiel fordert, gar nicht gemacht. Also was tatsächlich in der realen Politik beschlossen wird, sind andere Sachen. Das sind nicht die Sachen, die Fridays for Future fordern, weil Fridays for Future, da kann man auch vieles kritisieren, was die machen, aber was die machen, ist eigentlich, dass die fordern, dass das umgesetzt werden soll, was die Wissenschaft sagt. Also was zum Beispiel in diesen Klimaberichten des IPCC steht, dass diese Sachen auch umgesetzt werden sollen und dass die Politik sich sozusagen daran halten soll. Und deswegen kritisieren ja auch Fridays for Future die politischen Beschlüsse sowohl in Deutschland als auch auf EU-Ebene und so weiter, dass das überhaupt nicht damit übereinstimmt, dass das gar nicht ausreichend ist. Das ist jetzt erstmal die eine Ebene. Und dann, wenn man das aber erstmal anerkennt, dass es da so ein Problem gibt und das sehr schwerwiegend ist, was zum Beispiel Fridays for Future ja machen, und dann sieht, dass das anscheinend sehr schwierig ist oder kaum möglich ist, das unter den aktuell gegebenen politischen und politisch-ökonomischen Bedingungen irgendwie zu lösen, dann kann es natürlich passieren, dass man irgendwie weiterdenkt und versucht, mehr über die Zusammenhänge herauszufinden. Und ich sehe da eigentlich ein relativ großes Radikalisierungspotenzial auch und sehe das tatsächlich auch bei einigen. Also das ist sicherlich sehr geteilt, wie auch in anderen Bewegungen, aber es gibt ja auch bei Fridays for Future dieses sehr verbreitete, diesen Slogan sozusagen, System Change, not Climate Change. Und da steckt eigentlich schon drinne, dass es halt ein ganz anderes gesellschaftliches und wirtschaftliches System braucht, um diesen ökologischen Problemen irgendwie angemessen zu begegnen. Also es ist sicherlich zwiespältig, aber ich sehe da durchaus auch ein Potenzial, aber man weiß nie, wohin sich irgendwelche Bewegungen entwickeln. Ja. Aber die Forderungen von Fridays for Future werden zumindest teilweise auch auf den großen Bühnen wahrgenommen. Sie werden aufgenommen und überführt in ein Konzept, das sagt, wir können den Markt steuern und mit Anreizen versehen, sodass innerhalb der kapitalistischen Marktwirtschaft ein Ausgleich entsteht, der den berühmten Kipppunkten entgegensteuert. In den USA ist dies der Green New Deal und angelehnt daran auf europäischer Ebene der European Green Deal. Prominent erst kürzlich vorgetragen von Ursula von der Leyen, die dieses Vorhaben mit einem Versprechen verbindet. Nicht nur sollen die CO2-Emissionen bis 2030 um 40% reduziert werden, durch klimafreundliche Konjunkturanreize soll sogar die gegenwärtige Wirtschaftskrise überwunden werden können. Also ich glaube, dieser europäische Green Deal, da wird versucht mit dem, also ist meine Analyse davon, da wird versucht mit dem Narrativ des Klimawandels, zum Beispiel in Bezug auf die Industriestrategie, Industriepolitik zu machen. Und das wird auch ziemlich klar so benannt. Also da wird erkannt, dass es in China eben aufgrund des dort anders regulierten Kapitalismus eine stärkere Wertschöpfung gibt und die auch in vielen Bereichen technologisch Vorreiter sind. Und da versucht die EU zum Beispiel gegenzusteuern, indem versucht wird, die einzelnen Akteure, die irgendwie mehr zu vernetzen durch Förderprogramme, dass es zum Beispiel hier auch eine Autobatterieproduktion gibt oder eine Wasserstoffstrategie oder ähnliches, um eben dann hier die Industrie und die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze entstehen zu lassen und nicht in China. Das wird so unter dem Aspekt des Green Deals vorgebracht. Eben eine neue Industriepolitik, die stärker nochmal die Interessen der Industrie mit dem Staat verbandeln lässt. Deswegen ist ja auch sowas in Planung oder wird diskutiert wie so eine Carbon Border Tax, dass man eben Zölle einführt, um die eigene Industrie nochmal zu schützen gegen die andere. Und ich glaube nicht, dass es da primär darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen, sondern dass das knallharte Industriepolitik ist, die vielleicht sogar was für das Klima bringen kann, aber eben so die grundlegenden Maximen dieser Gesellschaft, die eigentlich den Klimawandel verursachen, nicht in Frage stellen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, die Elektromobilität einzuführen, dann wird ja nicht in Frage gestellt, dass man irgendwie ein Auto braucht, um von A nach B zu kommen, was ja auch selber wieder Ressourcen verbraucht, was selber wieder Arbeitsbedingungen beinhaltet, die dann komischerweise nur dann von den Reaktionären thematisiert werden, wenn es in Sachen Ökologie geht, sonst nicht. Also die Bedingungen, wie die Rohstoffe hergestellt werden, da soll das quasi auf eine neue Basis gebracht werden, um damit dann auch wieder Geld zu verdienen. Und da findet das Programm dann eben auch seine Grenze. Das heißt, wenn Klimaschutz irgendwie die Ökonomie schädigt oder gesagt wird, gewisse Bereiche sollen nicht so stattfinden, dann sind sie da auch wieder sehr zurückhaltend. Und dass es um Industriepolitik geht, merkt man ja auch, dass wenn die sich dann streiten, dass dann zum Beispiel irgendwie Vestager oder das Kartellamt den dann dazwischen funkt und fragt, ob das so geht und es da dann so einen Widerspruch gibt innerhalb der EU-Kommission, ob man jetzt wirklich von diesem alten, in Anführungszeichen, Ordoliberalismus abgrenzt, wo der Staat viel mit Kartellrecht arbeitet, oder ob man diese neue Industriepolitik macht, wo so staatliche Interessen und Industrieinteressen sich noch mehr miteinander verbandeln. Und ich glaube, dass das nicht von der For Future-Bewegung in Frage gestellt wird, dieses grundlegende an Industrieinteressen, sorgt dann dafür, dass Klimaschutz konservativ aufgeladen werden kann. Also jeder soll an seinem Platz in der Gesellschaft das Nötige tun, vielleicht ein bisschen asketisch sein, sich ein bisschen zurücknehmen und dann stellt die Industrie ihnen schon die Wasserstoffautos oder die Elektroautos hin und das Autokapital kann weiter umschlagen. Wenn man aber weitergehende Fragen stellt, das wird dann nicht getan, also zum Beispiel nach der grundlegenden Ausrichtung. Oder es wird schon getan von der For Future-Bewegung, aber das dringt nicht durch in die Politik, von der grundlegenden Ausrichtung, ob man wirklich aufs Auto setzen sollte oder ob man nicht viel radikaler den ÖPNV ausbauen muss. Oder ob man nicht noch viel stärker die Zentralität der Energieversorgung in Frage stellen müsste und da vielleicht über Demokratisierung nachdenken müsste. Diese Forderungen werden nicht gestellt und dadurch kann halt die Politik da andocken und das quasi für sich einspannen. Das ist auch eine weite Diskussion, was diesen Green New Deal betrifft. Oder das geht im Prinzip auch schon länger. Also da gibt es ja auch dieses Konzept der Nachhaltigkeit. Diese Diskussion hat eigentlich schon damals angefangen, in den 90er Jahren, weil damals wurde halt auch schon davon gesprochen, dass Ökologie, Ökonomie und Soziales in dem Konzept der Nachhaltigkeit vereinbart werden sollen. Und schon damals gab es auch Kritik daran von verschiedener Seite, also auch von Menschen, die in ökologischen Bewegungen aktiv waren, die dieses Konzept damals kritisiert haben, dass das nur eine ökologische Modernisierung des Kapitalismus bedeuten würde. Und das ist ja genau das, was jetzt dieses Konzept des Green New Deal machen soll. Und das wird jetzt in den USA vorgeschlagen und in Europa gibt es jetzt auch dieses Konzept, was sogar halt von der EU-Kommission vorgelegt wurde, also was so ein richtig offizielles politisches Konzept ist, was umgesetzt werden soll. Und das liegt halt daran, dass eben immer deutlicher wird, was ich schon gesagt habe, dass die ökologischen Bedingungen so auf diese Weise nicht mehr aufrechterhalten werden können, dass da was geschehen muss, selbst um nur die normale kapitalistische Produktionsweise aufrechtzuerhalten. Wie in der städtischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und größere Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Versiechung der Arbeitskraft selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben. Jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt in Ruin der dauernden Quellen der Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land, wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika zum Beispiel, von der großen Industrie als dem Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter. Streifzüge. Der vulgärmarxistische Begriff von dem, was die Arbeit ist, hält sich bei der Frage nicht lange auf, wie ihr Produkt den Arbeitern selber anschlägt, solange sie nicht darüber verfügen können. Er will nur die Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben. Er weist schon die technokratischen Züge auf, die später im Faschismus begegnen werden. Zu diesen gehört ein Begriff der Natur, der sich auf unheilverkündende Art von dem in den sozialistischen Utopien des Vormärz abhebt. Die Arbeit, wie sie nunmehr verstanden wird, läuft auf die Ausbeutung der Natur hinaus, welche man mit naiver Genugtuung der Ausbeutung des Proletariats gegenüberstellt. Mit dieser positivistischen Konzeption verglichen, erweisen die Phantastereien, die so viel Stoff zur Verspottung eines Fourier gegeben haben, ihren überraschend gesunden Sinn. Nach Fourier sollte die wohlbeschaffene gesellschaftliche Arbeit zur Folge haben, dass vier Monde die irdische Nacht erleuchteten, dass das Eis sich von den Polen zurückziehen, dass das Meerwasser nicht mehr salzig schmecke und die Raubtiere in den Dienst des Menschen treten. Das alles illustriert eine Arbeit, die, weit entfernt die Natur auszubeuten, von den Schöpfungen sie zu entbinden imstande ist, die als mögliche in ihrem Schoße schlummern. Zu dem korrumpierten Begriff von Arbeit gehört als sein Komplement die Natur, welche, wie Dietzken sich ausgedrückt hat, gratis da ist. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge wird behandelt die Frage der ökologischen Krise. Es wird behauptet, es ist die kapitalistische Wirtschaftsweise, in deren Rechnungsart die planetaren Grenzen nicht vorkommen, eine Wirtschaftsweise, die die natürlichen Lebensbedingungen immer wieder untergräbt. Die Klimabewegung muss daher ein Bewusstsein davon entwickeln, dass der Kapitalismus selbst angegangen werden muss und dass die Klimafrage auch eine Klassenfrage ist. Eins meiner Lieblingsbeispiele sind da zum Beispiel die steigenden Meere oder die steigenden Fluten, woran man so schön sehen kann, dass die Folgen des Klimawandels sehr gekoppelt sind mit der Sozialstruktur. Das heißt praktisch, in Kopenhagen ist es zum Beispiel so, dass ein Klimaring um die Stadt gezogen wird und dieser ist dann bestes Bauland in Stadtnähe. Das heißt, man baut einen Damm und auf diesen Damm können quasi Häuser entstehen und dadurch wird halt die Stadt geschützt und die Stadt macht gleichzeitig noch Einnahmen. Das heißt, so findet dann quasi ein kapitalkonformer Klimaschutz statt und Länder, die dieses nicht aufbringen können, wie zum Beispiel Länder des globalen Südens oder einzelne Inselstaaten, die dann einfach absaufen, die können das nicht beseitigen. Das heißt, der Klimawandel trifft auf eine Sozialstruktur und verstärkt dann quasi bestehende Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf verschiedenen Ebenen. Das heißt quasi, der Klimawandel ist nicht diese Ursache dieser strukturellen Ungleichheiten oder der Klassenunterschiede, sondern er verschärft sie, weil es eben davon abhängig ist, wie man darauf reagieren kann. Oder die tropischen Nächte werden halt zunehmen aufgrund des Klimawandels. Das sind so Nächte, an denen es sehr warm ist und nicht mehr abkühlt, also nicht mehr unter 20 Grad kommt und da eben eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Und die sind eben auch eine starke Belastung für den Kreislauf und in heißeren Sommern sterben halt auch einfach mehr Menschen. Und da hängt es eben auch davon ab, kann man sich eine Klimaanlage leisten, gibt es irgendwie eine Stadtplanung, die so guckt, dass in der Stadt nochmal gut der Wind durchpfeifen kann, dass keine Wärmeinseln entstehen. Das heißt quasi die Auswirkungen des Klimawandels und wer sie wie zu spüren bekommt, das ist, um das jetzt mal marxistisch zuzuspitzen, eine Klassenfrage. Also das bedingt sich halt gegenseitig. Also das hat eben auch schon Marx so in seinen Ansätzen versucht zu beschreiben, dass es halt diese Wirtschaftsweise, diese kapitalistische Wirtschaftsweise, ist ja nicht darauf ausgelegt, um irgendwie den Menschen das zu geben, was sie brauchen, was sie benötigen und auch nicht darauf, irgendwie die Natur in einem guten Zustand zu erhalten oder sowas. Weil die Naturgrundlagen braucht es ja, um vernünftige Lebensbedingungen für Menschen herzustellen. Diese Produktionsweise, die verwendet halt sowohl die Menschen als auch die natürlichen Bedingungen einfach nur dazu, um sozusagen so einen abstrakten Reichtum, der sich in Kapital dann darstellt, zu produzieren und verwendet dazu halt einerseits Menschen, beutet sie aus, andererseits auch die Natur, die natürlichen Grundlagen des Lebens. Und dann geschieht das natürlich auch noch innerhalb von Gesellschaften, aber auch innerhalb der Welt, also global gesehen in einer sehr ungleichen Art und Weise. Also diese ganze Ausbeutung, diese ganze Zerstörung, die diese kapitalistischen Verhältnisse mit sich bringen, die kommen halt auch nur einem bestimmten Anteil und einer bestimmten Klasse von Menschen wirklich zugute. Mehr oder weniger. Also wir sind zum Beispiel hier in Deutschland und Europa noch in einer relativ privilegierten Position sozusagen. Selbst als Arme hier profitieren wir noch von der einerseits sozialen, aber auch von der ökologischen Ausbeutung, die in der ganzen Welt betrieben wird, indem nämlich alles in Rohstoffen und so weiter zu uns oder in die jeweiligen Produktionsstandorte gebracht wird und da diese Produkte, die wir hier haben, hergestellt werden. Aber die Auswirkungen haben wir hier eigentlich in der Form gar nicht mehr so sehr vor Augen sozusagen oder leben nicht unter diesen Umständen, sondern das ist ja quasi mehr oder weniger ausgelagert in andere Länder, nach Asien oder also da, wo die Produktion stattfindet oder auch die Extraktion von Rohstoffen ist, die findet auch zum größten Teil in irgendwelchen anderen Ländern statt, wovon wir überhaupt nichts mitbekommen, was da an Umweltschäden dabei hervorgebracht wird und was auch zu sehr schlechten Lebensbedingungen, zu Krankheit und Tod von Menschen, die damit konfrontiert sind, halt führt. Und da habe ich manchmal den Eindruck, das ist so ein bisschen, wir befinden uns hier so ein bisschen wie in so einer Wohlstandsblase, die von diesen ganzen Bedingungen, wo diese ganzen Konsumprodukte, die wir hier haben, wo die hergestellt werden, wo das uns gar nicht mehr deutlich ist, was das eigentlich bedeutet, was diese ganze Produktion für Bedingungen, sowohl für die Menschen, die damit involviert sind, als auch für die Naturbedingungen bedeutet. Ich glaube, eine sozialistische Antwort auf die Klimakrise ist, erstmal das Erste in der Analyse zu betonen, wem die Klimakrise wie trifft und dass es da große Unterschiede gibt und die sich anhand der sozialen Differenzierung verteilen und dass es arme Leute schwieriger haben, sich an die Klimakrise anzupassen, dass es sich also bei der Klimakrise um eine Klassenfrage handelt, also auch um eine Klassenfrage. Und das Zweite ist, dass eine sozialistische Antwort auf die Klimakrise dieses mit aufgreifen muss und eben versuchen muss, die Umweltschäden zu beseitigen und das eben nicht durch neoliberale Lösungen wie zum Beispiel die CO2-Steuer, die dann dazu führen, dass sich nur die Armen weniger leisten können, sondern ich denke eher durch entweder eine sozialdemokratische Schlagrichtung, dass man eben sowas wie ÖPNV-Ausbau stärker in den Blick nimmt, die Anpassungsmechanismen fördert und eben auch dort, wo die Emissionen entstehen, eingreift und das beendet. Oder weitergefasst durch eine sozialistische Perspektive, dass man eben über Vergesellschaftungen nachdenkt. Zum Beispiel über die Vergesellschaftung von Energiekonzernen, um die Energie dann dezentral zu produzieren und eben auch, um dann mächtige Player aus dem Spiel zu nehmen, die eben dieser Transformation, eben das fossile Kapital entgegenstehen. Und da dann eben einzugreifen. Und ich denke, das ist der Unterschied zur herkömmlichen Perspektive. Und ich denke auch, das Besondere ist an diesen Umweltkrisen, jetzt das Sozialistische ist auch eine kapitalismuskritische Perspektive, dass man eben sagt, dass hier konkreter Reichtum in Form von Natur zur Verfügung steht, dieser aber nichts kostet und deswegen in der Akkumulation des Kapitals keine Rolle spielt oder wie ich eben in Bezug auf die Landwirte aufgeführt habe, diese immer erschwert und denen dann auch noch das Überleben schwierig macht, dass man eben mit dieser Logik brechen muss, mit dieser Vergesellschaftungsform, um dann eben Reichtum zu produzieren, bei dem das nicht der Fall ist. Das sagt halt dieser Jasper Burns auch. Eigentlich würde es bedeuten, den Ressourcenverbrauch und den Energieverbrauch radikal zu reduzieren. Das bedeutet aber auch, dass dieses Konsummodell, wie das jetzt in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern derzeit vorhanden ist, dass das nicht so aufrechterhalten bleiben kann. Dazu kommt ja noch, dass das nur ein sehr kleiner Teil der Welt ist und ein sehr großer noch restlicher Teil der Welt gar nicht in diesem Konsummodell lebt. Also ganze Kontinente wie Afrika zum Beispiel sind ja da mehr oder weniger abgeschnitten davon. Und die haben ja auch genau das gleiche Recht auf gute Lebensbedingungen wie hier in diesen fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern. Also das wirft unglaubliche Probleme auf, wie man so ein Modell finden kann, was sozusagen gleich gute Lebensbedingungen oder ähnlich gute Lebensbedingungen für alle Menschen auf der Welt bedeutet und wie man das aber innerhalb der Grenzen der ökologischen Systeme verwirklichen kann. Also da gibt es jetzt auch keine Rezepte oder so, die man irgendwie da sagen kann. Es gibt halt ziemlich gute Forschung darüber, über diese ökologischen Bedingungen und Grenzen und so weiter, in denen man das Ganze halten müsste. Aber die politischen oder gesellschaftlichen Konzepte, die es dazu gibt, das ist ja eigentlich alles mehr oder weniger bis jetzt noch im utopischen Bereich. Also da bedarf es tatsächlich noch einer sehr ausgeprägten Entwicklung quasi, um da zu anderen Modellen zu kommen. Das müsste wahrscheinlich einerseits irgendwie, was auch Marx schon beschrieben hat, in so einer Art Kreislaufwirtschaft und mit 100% Recycling quasi funktionieren. Und ja, es ist schwer vorstellbar, weil auch nicht ganz klar ist, was gibt es jetzt noch für technische Entwicklungen und so weiter. Aber zum Beispiel unter den gegenwärtigen Bedingungen müsste auch der weltweite Verkehr und so weiter eingeschränkt werden. Also das bedeutet ja nicht irgendwie jetzt so eine Autarkie oder so, aber es müsste schon wahrscheinlich so eine eher regionalere Wirtschaftsweise irgendwie gemacht werden. Ja, das sind jetzt nur so Ansätze, aber da müsste eigentlich eine ganz große Auseinandersetzung darüber stattfinden, die aber, wenn man jetzt sagt, ja, das ist sowieso alles nur Wahn, sich damit zu beschäftigen, die damit gar nicht stattfinden kann. Und das finde ich halt schade, wenn das dabei herauskommt, weil das wichtige Fragen sind, die das Leben von allen Menschen auf der Erde betreffen und wo es wirklich sehr großer Anstrengungen bedarf, wenn das dadurch verhindert wird. Somit sind wir wieder am Ausgangspunkt dieser Sendung angekommen. Zur Ermutigung sei gesagt, der utopische Sozialist Charles Fourier diagnostizierte, wenn die Menschen sich besser zueinander verhalten, dann wird auch das Wetter besser werden. Wie sich die Menschen zueinander verhalten, das ist unterdessen nicht allein eine Frage von individueller Ethik, sondern es ist die Frage der Form gesellschaftlicher Beziehungen. Auch dies sei gesagt, die notwendigen Veränderungen können nicht durch individuelles Konsumverhalten verändert werden. Die Veränderungen, die nötig sind, erfordern aber eine andere Art und Weise des Konsums. Von hier stoßen wir auf die generelle Frage von Produktion, Reproduktion und Verteilung. We'll be right back. Gehört habt ihr hier Wilhelm Dagel und Julian Kuppe. Beide haben mir Literaturempfehlungen mitgegeben für jene, die sich durch diese Sendung zu einer weitergehenden Auseinandersetzung angeregt fühlen. Willi empfiehlt das Buch Kapitalismus und Klimakrise von Daniel Tanuro. Der Autor legt in diesem Buch dar, warum die Klimakrise nicht innerhalb des Kapitalismus gelöst werden kann. Julian empfiehlt ein Buch von John Bellamy Foster, Brett Clark und Richard York, Der ökologische Bruch, der Krieg des Kapitals gegen den Planeten, erschienen im Leica Verlag. Ebenfalls bei Leica erschienen, Im Wendekreis des Chaos, Klimawandel und die neue Geografie der Gewalt, von Christian Parenti, ein Buch, das insbesondere die sozialen Folgen des Klimawandels im globalen Süden ins Visier nimmt. Zur Sprache kam außerdem ein Artikel von Jasper Burns, Between the Devil and the Green New Deal. Dieser Artikel ist in der Broschüre Mein Freund der Untergang enthalten. Diese Broschüre war Gegenstand der letzten Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Diese Sendung kann nachgehört werden auf ärgernis.blogsport.de. Mit diesen Empfehlungen will ich an dieser Stelle schließen. Auf Wiederhören, sagt Lukas. Begli occhi saranno passatemi prima uno specchio. Prima uno specchio.